Christy, geh runter auf die Knie, damit Sabrina dein Arschloch sehen kann. Sabrina, guck es dir nicht an, lutsch daran! Psychopathen laufen nachts durch die Straßen. Frauen mit kleinen Kindern müssen aufpassen. Ich verschleppe Frauen in meine Wohnung. Wenn sie brav sind, schlag ich sie zur Belohnung. Ich verführe Frauen mit meinem Charme, führe sie zum Essen aus. Ins Dossier kriege ich keinen Platz. Raste ich aus, versuch mich zu beherrschen. Doch die Aggression muss raus, also ab zum nächsten Imbiss. Currywurst essen, die Frau ist nicht begeistert und ich bin besessen. Vom Wahn ab nach Hause, nehm die nächste Bahn. Sind wir angekommen, kette ich sie gleich an. Die nächste Frau wartet schon bei mir mit Kamera. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Er wird so viel mit deinem Arschloch sehen. Psychopathen in eurer Stadt, wir gehen euren Weibern nach. Dann schleich ich mich zu ihr ins Haus und treib ihr ihre Unschuld aus. Die Kamera, die läuft und die Mutter ist am Strippen. Ich wichs ihn schon mal vor und knete ihre Titten. Ihre Freundin kommt dazu und sie geht sofort auf die Knie. Ich hole gleich mein Messer raus, die Bitches merken's einfach nie. Eine fick ich so, die andere mit dem Messer. Löwenschleim ist gut, doch Blut gefällt mir einfach besser. Ich steche nicht ganz zu, denn so bleibt sie noch am Leben. Ich raff mir den Schwanz rein, ihre Freundin liegt daneben. Panik in den Augen, die Gewissheit macht sich breit. Ihr Leben geht zu Ende und mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie versucht wegzulaufen, doch meine Axt ist einfach schneller. Ich hack sie in 10 Teile und pack die Reste in den Keller. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Er wird so viel mit deinem Arschloch sehen. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Er wird so viel mit deinem Arschloch sehen. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Christy, geh runter auf die Knie. Er wird so viel mit deinem Arschloch sehen. Sabrina, guck es dir nicht an, lutsch daran.